Lisa, komm mal zu mir. Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa. Lisa, komm mal zu mir. Setz dich doch neben mir. Ich hab meine Papier. Ich hab meine Papier. Schau bitte doch zu mir. Ich bin verrückt nach dir. Lisa, Lisa, Lisa, hey, meine Lisa. Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa. Ich kann doch nicht mehr warten. Erzähl das deine Mutter. Überrede dein Vater. Ich kann jetzt nicht mehr warten. Ich will Lisa heiraten. Lisa, Lisa, Lisa, Lisa. Lisa, Lisa, Lisa, meine Lisa. Du bist hübsch und nicht hässlich. Lisa, komm mal zu mir. Gib mir doch mal einen Kuss und mach mich bitte nicht traurig. Lisa, oh, Lisa, Lisa, Lisa. Lisa, Lisa, Lisa, meine Liebe.